mir geht's sehr oh, bei dir geht's bergauf. Du bist der Loser und du wirst das immer schwer haben. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Du bist ne Tunte, hast den Mund mit Schokolade voll. Schlag Sahne voll, du findest Schlagerzeug. Diese Groupies, was sie immer haben wollen. Ich hab das Koks parat, eine Nase voll. Von deiner Anwesenheit hab ich die Nase voll. Hobby zu ihrem gesagt und der Short blät. Ich glaube an Dogs nicht, überhaupt nicht. Aneda no mehr, macht nicht das grad fett. Na, Freezy Trap, Austro-Rapper, ja, yeah. Aus jetzt. Bitch. Bei mir geht's sehr oh, bei dir geht's bergoh. Du bist der Loser und du wirst das immer schwer haben. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Du bist ne Tunte, hast den Mund mit Schokolade voll. Schlag Sahne voll, du findest Schlager toll. Diese Groupies, was sie immer haben wollen. Ich hab das Koks parat, eine Nase voll. Von deiner Anwesenheit hab ich die Nase voll. Hobby zu ihrem gesagt und der Short blät. Ich glaub ihm taugt's nicht, überhaupt nicht. Anella nur mehr, macht etwas Kreuzfett. Freezy Trap, Austro-Rapper, aus jetzt.